Kundgabe 5751, empfangen durch Bertha Dudde am 21.08.1953. Freier Wille, Gottes Wille, göttliche Ordnung. Ich kann euch Menschen nicht zwingen, meinen Willen zu achten und in meinem Willen tätig zu sein. Ich kann euch nur immer wieder vorstellen, dass allein das Erfüllen meines Willens ein Bewegen in göttlicher Ordnung bedeutet und dass ein Dagegenhandeln sich für euch selbst leidvoll auswirkt. Und daran lasse ich es wahrlich nicht fehlen, euch hinzuweisen auf die Folgen eines verkehrt gerichteten Willens. Ihr seid Wesen mit Verstand und freiem Willen, doch euer Wille ist so lange verkehrt gerichtet, wie ihr euren Verstand nicht recht gebrauchet. Den Willen zwinge ich nicht, doch den Verstand suche ich immer wieder anzuregen, sich zu befassen mit dem von mir den Menschen geoffenbarten Willen. Denn verlange ich, dass ihr in meinen Willen eingeht, so muss ich euch auch meinen Willen kundtun. Und es kann wohl kein Mensch sagen, dass ihm dieser mein Wille fremd wäre, denn er ist ihm auch ins Herz gelegt worden. Es empfindet der Mensch auch meinen Willen in sich, der ihn zum Guten anregt und warnet vor bösem Denken, Wollen und Handeln. Doch ich sende auch meine Boten zu den Menschen, die ihnen mein Evangelium bringen sollen, die ihnen meinen Willen verkünden sollen, der nur darin besteht, Gott zu lieben über alles und den Nächsten wie sich selbst. Das heißt also, ein Leben in der Liebe wird immer ein Leben sein in göttlicher Ordnung und immer Erfüllung meines Willens. Je weniger nun die Menschen sich gedanklich in meinen Willen zu versetzen suchen, je weniger sie der inneren Stimme achten, desto nötiger ist es, ihnen meinen Willen zu verkünden, ihnen mein Wort, mein Evangelium, meine Liebelehre zuzutragen, denn sie befinden sich in einem Erstarrungs- oder Betäubungszustand, der durch das Einwirken der irdischen Welt sie befallen hat. Und aus diesem Zustand müssen sie liebevoll aufgerüttelt werden. Es muss ihnen die große Gefahr vorgestellt werden, die ein solcher Zustand für ihre Seelen bedeutet. Sie müssen wieder in die göttliche Ordnung geleitet werden. Was immer noch erreicht werden kann, wenn sich ein Mensch, der selbst sich in göttlicher Ordnung bewegt, liebevoll seiner Mitmenschen annimmt, wenn er sich bemüht, ihnen meinen Willen kundzutun, ihnen mein Wort nahezubringen. Es sollen die Menschen nicht nur aufgeschreckt werden aus ihrem Todesschlaf, sondern in Liebe der Weg gezeigt werden zum Leben. Denn die Menschen sind blind und finden ihn nicht mehr allein. Und nur die sich wehren, die sich nicht führen lassen, sollen ihren eigenen Weg weiterwandeln. Denn sie haben freien Willen und müssen sich auch einst dafür verantworten. Doch solange noch eines Menschen Mund fähig ist dazu, soll er in Liebe predigen und also als mein Vertreter meine Liebelehre verkünden. Und es werden die Menschen nicht sagen können, von meinem Willen nichts gewusst zu haben. Ich fordere nicht Erfüllung meines Willens, ohne die Menschen um meinen Willen wissen zu lassen. Und ich werde, solange die Erde besteht, meine Boten hinaussenden in die Welt, auf dass sie verkünden sollen mein Wort. Denn dieses mein Wort zwinget den Willen des Menschen nicht, kann ihn aber recht richten und den Menschen retten aus der Nacht des Todes. Amen.